Das Mädchen von Mount Palomar. Utopisches Märchen von Andreas Okopenko. Es war einmal. Es war einmal ein Märchenerzähler unserer Zeit. Er wohnte in Paris. Er schrieb utopische Geschichten von Milchstraßennebeln, Atomkarpfen und Gehirnstrahlen. Er schrieb diese Geschichten, weil seine Großmutter, die ihm immer Märchen erzählt hatte, zeitig verstorben war und weil er ein ewiger Enkel war, der immer mit Märchen unterhalten werden wollte. So unterhielt er sich mit seinen utopischen Geschichten selbst und daneben andere Leute und konnte recht und schlecht davon leben. Er war ganz allein, weil er hier auf unserem Planeten für sein enkeliges Gemüt keine Gespielin fand. Sogar in Paris, der angeblichen Stadt der Liebe. Heute hat er wieder viel, sehr viel geschrieben über Flüge zu friedlichen, gescheiten Menschen in anderen Sternensystemen, die so weit entfernt waren, dass sogar das schnellste aller irdischen Dinge, das Licht, tausende Jahre brauchte, um von diesen Welten bis an unsere Fernrohre zu drängen. Es war spät abends, wenigstens für die Begriffe der Zimmerwirte. Ja, einen Augenblick bitte. Monsieur Moulinet! Monsieur Moulinet? Ja? Monsieur Moulinet, ein Ferngespräch. Ich möchte schon bitten, fangen Sie nicht an, sich nach 9 Uhr abends anrufen zu lassen. Keine Ahnung, wo kann ich? Hier, bitte. André Moulinet? Brauchen Sie Licht? Danke, danke. Ja, doch. Und bitte was zum Schreiben. Himmel, Herrgott, so leise. So, bitte hier. Danke. Nachricht? Ich denke, Sie sind eine Sternwarte. Eben, die größte der Welt. Bitte? Nachricht von einem anderen Planeten, was? Ja, ich schreibe mit. Das Mädchen 312 von Planet Delta aus dem Rhinosnebel grüßt André Moulinet in wissenschaftlicher Erkenntnis, dass er der einzige zutreffende Gefährte im Weltall für sie ist. Hallo? Hallo? Bitte, wir sind im Gespräch. Fräulein, bitte weiter Mount Palomar. Hallo? Hallo? Abgebrochen. Na sowas. Na war das alles? Au! Pardon, Madame, was soll ich jetzt tun? Ja, was sollte der Schriftsteller André Moulinet tun? Schließlich und endlich aber kam mit Hilfe der Zimmerwirtin und des telefonischen Zentralamtes ein Gespräch zwischen Monsieur Moulinet und Mr. Henry Clerk zustande. Mr. Clerk war nämlich gerade diensthabender Assistent auf Mount Palomar, der größten Sternwarte der Welt. Leider verlief das Gespräch gar nicht so, wie es sich unser Schriftsteller erhoffte. Ja, bitte? Haben Sie mir vor einer Stunde die Nachricht vom Planeten Delta im Rhinosnebel durchgegeben? Die Botschaft von 312. Ja, was kann ich für Sie tun? Ich bitte Sie um einen Akt der Nächstenliebe. Ich weiß nicht, wie die Nachrichtenverbindung mit dem Planeten Delta zustande kommt. Ich weiß also nicht, wie kostspielig der Kontakt ist und ob er überhaupt nach Belieben möglich ist. Aber bitte geben Sie mir die Chance, dem Mädchen 312 zu antworten. Monsieur Moulinet, Sie müssen verstehen, wir sind in einem zeitlich sehr begrenzten Kontakt mit dem ersten Planeten eines anergalaktischen Systems. Wir tauschen mit Wissenschaftlern von Delta eminente Erkenntnisse über die Natur der Schwerkraft aus. In dieser Situation bleibt keine Zeit für irgendwelche private Anliegen. Aber Sie haben mir doch selbst die Nachricht durchgegeben. Na schön, ich muss zugeben, in einer Art Herrgottsfieber. Bei uns hängen jetzt die größten Gelehrten an der Strippe. Bitte geben Sie doch das eine Mal durch. André Moulinet wartet allzeit auf seine einzige Gefährtin, das Mädchen 312 von Planet Delta im Rhinosnebel. Monsieur Moulinet, das kostet uns 8000. Also okay, diese eine Botschaft sende ich für Sie hinauf. Und wie wird das weitergehen? Ich muss ja mit 312 verbunden bleiben. Ich kann nie wieder etwas für Sie tun, tut mir leid. Musik. Tage lang schon schrieb André Molyneux nicht mehr. Das heißt, er schrieb wie ein Wilder. Berichte an die großen Zeitschriften und Fernsehstationen über sein Erlebnis. Immer hatte er noch Hoffnung, bis es eines Tages passierte. Ja, ich komme ja schon. Ursintflutlicher Türklopfer. Echt Gründerzeit. Den will ich kaufen. McCormick ist mein Name. Sehr erfreut. André Molyneux, Schriftsteller. Oh, pardon. Ich habe meinen Beruf nicht genannt. Milliardär. Ich nannte meinen nur der Vollständigkeit halber. Mr. McCormick, darf ich Sie weiterbitten? Danke. Was verschafft mir die Ehre? Ich habe im Dimanche Ihren Aufsatz über den seltsamen Kontakt mit einem Mädchen vom Planeten Delta gelesen. Ja? Bitte nehmen Sie Platz. Danke. Vielleicht einen Drink, Sir? Oh. Scotch. Leider keine Rocks. Erst abgetaut. Haben Sie Apfelsaft? Ich liebe Äpfel. Ja, Apfelsaft habe ich auch. Darf ich rauchen? Selbstverständlich. So. Sehr gut. Da sagt man nicht Cheers, nicht wahr? Man kann bei jedem Getränk Glück wünschen. Also, auf Ihr Wohl. Prost. Ich habe aus meinen Monazitgruben in den Valeros ein immenses Kapital geschlagen. Aber jede von meinen drei Frauen ist mir davon gerannt. Ich hätte gern das erlebt, was man die echte Liebe nennt. Für mich ist es zu spät. Die Säuferleber. Aber ich möchte nicht sterben, ohne auf der Welt ein ideales Liebespaar gesehen zu haben. Ich habe zu diesem Zweck eine Stiftung ausgeschrieben. Ist auch gut für die Steuer. Im Namen der McCormick-Stiftung darf ich Sie, Monsieur Molyneux, einladen, nach Mont Palomar zu fahren, sich dort auf unbestimmte Zeit zu etablieren und auf meine Kosten über Nebenradar mit Ihrer idealen Gefährtin vom Planeten Delta zu sprechen. Ja, wie nannte man mein Land immer? Das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Ich freue mich sehr für Sie. Und mit Lichtgeschwindigkeit gehen die Bilder und Gespräche zwischen den Planeten hin und her? Wenn wir mit Lichtgeschwindigkeit rechnen wollten, müssten wir eine Jahrmilliarde warten. Der Lichtschein, den wir mit unseren Fernrohren hier auf Palomar vom Rhinosnebel sehen, ist 1000 Millionen Jahre alt. Da könnte es sein, dass der Rhinosnebel längst zerplatzt ist und das Licht aus seinen Lebzeiten uns jetzt erst erreicht. Gewiss. In diesem speziellen Fall aber nicht. Dass das Mädchen 312 Sie, Monsieur Molyneux, auserwählt hat, ist ein Beweis dafür, dass die Menschen des Planeten Delta mit uns zugleich leben. Andernfalls wäre die Kenntnis von ihrer Existenz erst nach 1 Million Jahrtausenden zum Rhinosnebel gedrungen. Also ist das Mädchen 312 meine Zeitgenossin. Mhm. Lebt jetzt in dieser Sekunde. Kommt nicht ihr verspätetes Echo, sondern sie selbst zu mir. Wenn Sie wissenschaftlich dächten, pardon, müsste Ihnen dies selbstverständlich sein. Aber wieso können wir mit Delta korrespondieren, wenn sogar das schnellste Verständigungsmittel, das Licht, tausende Weltgeschichten lang zwischen uns unterwegs ist? Tja, es ist eine Situation eingetreten, die einmal in Millionen Jahren die Erde betrifft, obwohl sie im Weltall, in der unendlichen Vielzahl der Sternensysteme, zu den besseren Alltäglichkeiten zählt. Wir stehen mit Delta in einem Brennpunktverhältnis. Verzeihen Sie, aber was ist das? Warten Sie, ich kann im Augenblick nicht aufmerken. Die Parallaxe ist verschoben. Ist das gefährlich? Nein, nein, das haben wir jeden Augenblick hier bei unseren Mikrometerschrauben. So, ist behoben. Na, Gott sei Dank. Aber was ist das mit dem Brennpunktverhältnis? Kennen Sie in London die Flüstergalerie? Ich habe davon gelesen. Ja, dann wissen Sie, dass man in einem Brennpunkt der Ellipse das hören kann, was im anderen Brennpunkt noch so leise gesprochen wird. Und wenn die Brennpunkte hunderte Meter voneinander entfernt sind. Aha. Ja, und ähnlich ist es bei unserem Planeten, der Erde und Delta. In 14 Tagen sind wir aus dem Brennpunktverhältnis heraus und dann gibt es nie wieder in der ganzen Menschheitsgeschichte Kontakt mit dem Planeten Delta. In 14 Tagen ist alles aus? 14 Tage haben Sie Zeit, mit dem Mädchen 312 zu sprechen. Dann wird eine Kontaktunterbrechung, ein sogenanntes Fading, eintreten, das für immer anhalten wird. Und ich war der Erste, für den eine Botschaft von Delta bestimmt war. Allerdings. Glauben Sie, dass wir nicht alles Menschenmögliche unternehmen würden, den Kontakt mit Delta zu verlängern? Sie lieben ja nicht. Ich liebe die Astrophysik. Wann kann ich zu sprechen beginnen? Der Kontakt ist schon hergestellt. Einfach ins Mikrofon? Ja, nicht zu nahe und das Mikrofon nicht anfassen. Dass die Delta-Bewohner unsere Sprache sprechen? Auf Delta haben sie wunderbare Computer. Im Allgemeinen lässt sich sagen, Delta ist unserer Erde um 5.000, 6.000 Jahre voraus. Und haben Sie schon das Bild eines Delta-Menschen gesehen? Treten Sie beiseite. Ich gebe Ihnen Ihr Mädchen 312 in den Fernseher. How do you do? How do you do? I'm enchanted with your beauty and loveliness, my dear. And must I continue to speak English? Oder kann ich in meiner Sprache mit dir sprechen? Du kannst mit mir in deiner Sprache sprechen. Ich habe den Übersetzer schon eingeschaltet. Das klingt so unheimlich, Liebes. Ich möchte mit dir wie ein kleiner Bub mit einem kleinen Mädchen sprechen. Du bist ein sehr lieber Mann. Ich fühle schon mit dir und es wird mir leicht fallen, deine Sprache zu erlernen. Fangen wir an. Magst du Kaninchen? Das sind kleine Esel, nicht? Nein, kleine Hasen. Oh, mit den Tieren auf deiner Erde hapert es noch. Wir haben ganz andere. Komm, schau, das ist ein Amu und das ist eine Stol. Die ist unheimlich. Frisst die Stol Fleisch? Die Stol Fleisch, die verzehrt nur Algen und die bittet sie vorher noch um Verzeihung. Aber du hast auch die kleinen Tiere gern. Mädchen liebt die kleinen Tiere. Auch bei euch? Ja, wir sind sehr gescheit und sehr kindlich. Und du bist schön, 312. Du bist so gut zu mir, André. Wir müssten uns vergnügen. Wie wird sich das machen lassen? Oh. Klopf nicht auf den teuren Fernseher. Wir werden schon einen Weg finden. Mein Liebes, mein unendlich Liebes, von so einem entfernten Planeten. Oh, sprich nicht von der Entfernung. Wir haben jetzt eine glückliche Zeit. Schau, wie schön ich mich für dich gemacht habe. Ich bin in Verlegenheit. Ich weiß nämlich nicht, wie schön ihr auf dem Planeten Delta von Natur aus seid und wie weit ihr euch schön macht. Dieser Mann wäre ich? Wer denn? Oh! Was filmen Sie da am TV herum, Monsieur? Ein Wunder, wenn was kaputt geht. Was hast du? Bist du schlecht aufgelegt? Komm, zuerst einmal erzähle ich dir, wieso ich überhaupt auf dich verfallen bin, ja? Siehst du? Mein kleines Königreich, das Soziologische Institut in Rimacos auf Delta. Hier der Fernseher, wo ich dein Bild sehe. Hier der große Computer, der mir alles übersetzt. So wunderschön bei euch alles. Ich liebe diesen Einrichtungsstil. Ich weiß. Du weißt das. Ich habe deine ganze Persönlichkeitsstruktur unter Glas. Hier. Aber lass dir erzählen, Liebling. Professor, diese ganzen Reihen Untersuchungen hätte ich durchgeführt. Alle Menschen des Planeten Erde in der Galaxis? Ja, es war sehr viel Arbeit. Wir hatten Störungen und einmal ist der Spektrograph ausgefallen. Ausgefallen? Wieso? Eisenhaltige Meteoriten haben eine Magnetkurve verursacht. Ah, das ist bei der Erde immer die Schererei. Aber dann hat es geklappt. Ja, hier habe ich schon die ersten Abzüge. Die Persönlichkeitsstruktur? Ja, Professor. Und das soziologische Verhalten im großen Querschnitt ist auch schon festgestellt? Nein, nein, Sie wissen doch, das erfordert 3 Matrixrechnungen. Ach so, ja, das macht der Hauptcomputer. Wollen wir doch einmal nachschauen. Ja. Ah, na, sind keine so schlechten Staatsbürger, aber haben viel nationale Vorurteile, dürften im Großen und Ganzen 5.000 bis 6.000 Jahre hinter unserer Entwicklung zurückstehen. Das glaube ich nicht. Ah, haben Sie Erfahrungen mit Erdenmenschen gesammelt? Mit einem netten Jungen von Terra vielleicht? Professor, darf ich... Ja, was machen Sie da? Warten Sie. Eine Folie... Ja, da ist sie schon. Was machen Sie mit der einen? Eine Sonderuntersuchung. So, eine Sonderuntersuchung. Ja, ja. Viel Spaß. Und diese Folie warst du. Ich bin 21 Jahre, ich habe keine Gelegenheit versäumt, aber bis zu jenem Tag hatte ich rings um mich keinen Mann gefunden, mit dem ich das Leben hätte teilen mögen. Denkt man an all die zahllosen Eigenschaften, die einen Menschen ausmachen und all die günstigen und ungünstigen Kombinationen, die das Zusammenleben der Menschen bestimmen, müsste man mutlos werden, jemals in der Welt den sogenannten richtigen Gefährten zu finden. Aber mein Spruch war immer, ich werde nicht aufhören zu hoffen. Und dann, eines Tages, als wegen des günstigen Standes in der Gravitationsellipse eure Erde in unserem Versuchsfeld lag und es stellte sich heraus, dass sie von Menschen, Männchen und Weibchen bewohnt ist, da frohlockte ich. Ich riss mich um den Auftrag, euch zu durchforschen. Eine solche Vielzahl an Persönlichkeiten stand mir hier auf Delta niemals zur Untersuchung bereit. Und da fand ich dich. Ist das wahr? Liebes? Ich... Wirklich von allen Menschen im Weltall der Rechte für dich? Von allen mir bekannten Menschen, ja. Und nach den Gesetzen der Wahrscheinlichkeit gibt es kaum irgendwo einen zweiten. Und hast du mich außerdem lieb? Stell nicht so rhetorische Fragen. Du weißt, wir sind jetzt schon eins. Die Mathematik kann gar nicht trügen. Und da fing ich an zu betteln. Herr Professor, können Sie mir diese Folie orten? Was wollen Sie, 312? Orten, Herr Professor. Wo auf dem Planeten Erde diese Persönlichkeit lebt? Sind Sie verrückt, 312? Das kostet uns 10, was sage ich, bis zu 14 Minuten Computerleistung. Bitte, bitte, bitte, Herr Professor, ich war doch heute so fleißig. Schämen Sie sich, 312. Sie sind ja wie ein Schulmädchen, ein kleines. Wo bleibt die Emanzipation? Was ist denn in Sie gefahren? Ich habe mich in die Persönlichkeitsstruktur dieses Mannes verliebt. Ah. Er ist für mich der Rechte. Ach, aber 312, die Erde ist ja 1.000 Millionen Lichtjahre entfernt. Sie kommen doch niemals im Leben zu Ihrem Auserwählten. Ich muss ihm so nahe wie möglich kommen. Ich muss alles von ihm wissen. Was denn? Der TV ist erloschen. Kommen Sie mal nachsehen. Ja, das kann ich Ihnen auch so sagen, Monsieur. Ist das schon das große Fading? Nein, Sie haben noch 13 Tage Zeit. Will sagen, 13 Nächte. Am Tag müssen Sie warten und sich wieder auf den Abend freuen. Sind das die magnetischen Störungen, von denen das Mädchen 312 gesprochen hat? Am Tag ist überhaupt nichts los. Wir müssen unsere Professoren von Delta genauso an den Nagel hängen. Wir sind um kein Haar besser dran als Sie, Monsieur Molyneux. Noch etwas, Mr. Clark. Ja? Hören Sie doch auf zu polieren. Sie können mir ja keine aufmerksame Antwort geben. Ich bitte Sie. Verzeihung. Was heißt Verzeihung? Hören Sie, da arbeiten doch die 9-mal Klugen in Cap Kennedy und Novaya Zemlya an der Erschließung des Weltraums. Wir alle stecken Millionen um Millionen in die Raumforschung. Und kann mir keiner von Ihnen Antwort geben, wie man... Wie man auf Delta hinaufkommt, hm? Ja, wie man auf Delta hinaufkommt. Nun, meine Kollegen am Cap arbeiten gerade an einem Venus-Invader. Soweit werden wir, sagen wir mal, in 2 bis 4 Jahren sein. Venus. Das ist ja immer noch unser Sonnensystem. Sonnensystem? Unsere Nachbartür, an die wir herangehinkt kommen. Gehen Sie diesen Weg. 250 Billionen Mal, dann haben Sie den Planeten Delta. Ja, ja. Ja. Eigentlich müsste ich das ja alles wissen. Das heißt, Zeit meines Lebens wird es unmöglich sein, dorthin zu kommen. Wohl in alle Ewigkeit wird es unmöglich sein. Sogar wenn wir mit der Geschwindigkeit des Lichtes fliegen könnten, würden wir 1 Milliarde Jahre für die Reise brauchen. Können wir wieder beisammen sein? Liebes. Eigentlich sind wir immer beisammen, oder findest du nicht? Immer und nie. Aber einmal werden wir richtig vereint sein. Wer ist auf der Welt schon richtig vereint? Sind bei euch die wirklichen Liebespaare auch so selten wie auf der Erde? Ich hätte sonst nicht auf eurem Planeten gesucht. Und wie nutzlos, was du gefunden hast. Ich habe alles gefunden. Die Technik ist grausam. Sie macht aus dir eine Vorspiegelung. Wenn ich den Fernseher an mich drückte, sehe ich dich nicht mehr und behielt von dem Traum eine zerbrochene Röhre. Ach, nenne mich nicht Traum, du tust mir weh. Ich liebe dich so sehr, auch als Bild. Aber natürlich möchte ich mit dir in Wirklichkeit eins sein. Aber denk das eine, lieber André. Auch die sich haben, haben sich ja nie wirklich. Sich wirklich haben, das müsste sein, eine ganze Ewigkeit einer im anderen Leben. Die ganze Welt gemeinsam mitmachen, bis zum schmalsten Hirtenweg, bis in die kleinste Gedankenspur. Habt ihr das auf der Erde? Nie. Wir auch nicht. Mir scheint immer, die Liebe ist erst im Beginn. Was wir Liebe nennen, ist der Entwurf für etwas, das viel größer sein müsste. Wozu ist sie überhaupt? Fragst du im Ernst, wozu ich bin, André? Liebes. Liebes. Jetzt kannst du mich greifen, was? Doch ein bisschen Fantasie, Liebes. Sonst kommen wir nie zusammen. Wir müssen durch ein Raumschiff zusammenkommen. Wir haben uns vereint. Bitte lüg jetzt nicht mehr. Zwischen uns soll nur mehr die Wahrheit sein. Du weißt, nach dem heutigen Stand gibt es keine Raumverbindung für unsere Planeten. Die Lichtgeschwindigkeit... Du weißt? Vom Anfang an, es gibt keine größere Geschwindigkeit als die des Lichtes. Du weißt, dass wir nie zusammenkommen werden? Ich höre nie auf zu hoffen. Hoffen, ohne Grund. Aber wir werden uns im Bild immer nahe sein. Immer sprechen miteinander, ja? Noch 12 Tage. Dann ist Delta aus dem Brennpunkt der Ellipse. Dann erlischt unser Gespräch für immer. Auch das weißt du. Ja, aber ich höre nicht auf zu hoffen. André, alle meine Nächte werden Nächte mit dir sein. Mein ganzes Leben lang. Auch wenn du mich vor Hässlichkeit nicht mehr magst. Aber... Ich... Das kannst du natürlich nicht, das weiß ich. Ich kenne ja deine Struktur. Mein Bild in dir wird bald ausbleichen. Du, bitte einmal den Assistenten, dass er mich fotografiert, ja? Das kann man? Na, wenn man ganze Sternensysteme aufnehmen kann, wird doch die kleine 312 fotogen sein, oder nicht? Dann wird dein Bild immer mir gehören. Dann kann ich dich küssen und zu mir ins Bett stecken... Und dann werde ich dich nie vergessen. Oh doch. Denk, wie rasch ein Bild erstarrt. Es kann nie den lebendigen Menschen ersetzen. Die 1000 kleinen Bewegungen, das Lachen, dann wieder das Ernstsein. Weißt du, was ich jetzt möchte? Nein. Ich kenne ein Bild. Ein Bild von einem schottischen Maler. Spätsommer, die große Talebene, einfältige Männchen und Weibchen. Dort sein? Sich haben, mitsammen leben. Musik. 312 so gut aufgelegt heute? Mhm. Und warum, wenn ich fragen darf? Weiß nicht, Herr Professor. Ja, an sich geht es Ihnen ja gar nicht so gut. Zum Schlafen kommen Sie ja gar nicht mehr. Och, ich könnte so 30 Tage und Nächte fortwachen. Ich habe eine eiserne Konstitution. Ja, es dauert ja nur mehr 10 Tage. Oh, verzeihen Sie mich. Ich möchte mit ihm in die große Talebene gehen. Nicht wieder weinen, 312. Ich habe hier was Schönes. Sie sind ab morgen Chefassistentin. Ja. Ja. Ja, Herr Professor, ich habe große Freude. Ich werde trachten, mich würdig zu erweisen. Na, Sie Arme, mit Ihnen ist heute nichts anzufangen. Eine indiskrete Frage, verzeihen Sie einem alten Wissenschaftler. Ja. Würden Sie sich als ausgesprochen unglücklich bezeichnen? Ich bin glücklich. Ja, gönnen Sie sich etwas Ruhe. Haben Sie heute schon die Fachzeitschriften gelesen? Nein, ich habe zuerst den Spektrographen justiert. Hm. Und dort die neuen Filme eingelegt und die alten ausgezählt. Ist schon recht. Was haben wir denn da? Neue Zahnbehandlung brauchen wir nicht, wie? Ja. Da unsere Kollegen von der Physik machen sich patzig. Ein Beweis für C² gegen unendlich. Physik? Ja, haben Sie was mit der Physik? Sagten Sie nicht C². Ja, das Quadrat der Lichtgeschwindigkeit. Und sagten Sie nicht gegen unendlich? Ja, da steht ein Beweis für C² gegen unendlich. Ja, das würde ja heißen, dass die Lichtgeschwindigkeit größer werden könnte. Ja, anscheinend sogar unendlich groß, bitte nach dem, was da steht. Da würde man mit Photonenstrahlen überall hinfahren können. Offenbar ja. Sogar in fremde Sonnensysteme? Ja, ja. Sogar in ferne Milchstraßensysteme? Überall hin, das heißt, sofern diese Physiker jetzt recht haben. Sogar zur Erde? Zur Erde! Zur Erde, zur Erde, zur Erde! Hallo, wo laufen Sie denn hin? Zum TV, ich muss es André sagen. André, ich komme! Ich komme! Der TV spielt ja nur nachts. Professor! Jetzt heult sie schon wieder. Guten Morgen, Mr. McCormick. Oh, Sir, ich bitte vielmals. Keine Ursache. Ich vergesse meinen Namen selbst manchmal. Bitte, nehmen Sie doch Platz. Danke. Ja, was ich Sie fragen will, sind Sie mit Ihrer Aktion zufrieden? Ich weiß nicht, Sir, wie ich Ihnen je in diesem Leben danken kann. Wie geht es, 312? Ich bin glücklich, Sir. Ich bin glücklich, ja. Darf ich Ihnen diesmal gleich Apfelsaft kommen lassen? Ah, Sie erinnern sich? Ja, es ist mir eine große Ehre, dass Sie mich in meinem Hotelzimmer besuchen kommen. Ich trinke jetzt übrigens selbst nur Vitaminzeug. Ich bin es nicht gewohnt, so durchzuwachen. 312 und ich stehen die ganze Nacht in Verbindung. Ihr Glücklichen. Glücklich bin ich erst seit gestern Nacht. Es gibt eine größere Geschwindigkeit als die des Lichtes. Was? Ja, Einstein hat Unrecht. Die fernsten Milchstraßen sind erreichbar. 312 und ich können einmal auf einer Erde stehen. Also, Sie versteigen sich unserer Expedition nach Alpha Kete eine Stunde vor dem Start, ein anderes Flugziel vorzuschlagen. Nichts dergleichen, Herr Professor. Ich meinte nur, man müsste die Brennpunktsymmetrie unseres Planeten mit der Erde ausnützen. Mhm. Sie hält ja nur noch heute Nacht an. Dann ist der Kontakt für immer unterbrochen. Was sprechen Sie jetzt von einem Kontakt? Ich denke, Sie wollen uns raten, die günstige Gravitationsströmung zur Erde auszunutzen. Ja, das meine ich. Ich bin ganz durcheinander. Sie sind überarbeitet. Ich habe schlaflose Nächte hinter mir. Soziologisches Material vom Planeten Erde. Ach so, daher weht der Wind. Sie sehen eine Habilitation vor sich, Untersuchungen an Ort und Stelle. Mit 25 Dozentin der Soziologie. Und da wollen Sie, Frau Kollega, uns arme Raumfahrer auf die gelinde Tour mit ein paar Nettigkeiten und Tränen in den Dienst der guten Sache stellen. Ach, na, hören Sie, Sie müssen aber wissen, dass allein unsere Computer anderthalb Stunden, hören Sie, eine Stunde und 38 Minuten benötigen würden, um die neue Bahn auszurechnen. Ach, bitte, Herr Professor, tun Sie's. Sie haben ja auch Ihren Flug nach Alpha Ceti so rasch vorbereitet. Ich habe kaum noch die neue Theorie in der Fachzeitschrift verdaut, da standen Sie schon hier auf der Rampe. Naja, glaubten Sie, wir hier im Raumzentrum schlafen? Die Raumfahrt war immer mein Steckenpferd. Ach, war sie's? Ja. Sagen Sie, können Sie die stereometrischen Reihen? Ja, bitte, Herr Professor, geben Sie die Anweisungen. Ich setze mich selbst an den kleinen Computer und mache die Hilfsrechnung. Na, muss Ihnen aber viel an dem Flug liegen. Herr Professor, auf Alpha Ceti haben Sie nur Steine und Gase, auf seinen Planeten bestenfalls Flechten und Bakterien. Auf der Erde aber sind Tiere, Katzen, Bären, Kaninchen. So, woher haben Sie diese profunde Tierkenntnis? Ja, und Menschen. Uns sind im Moment die Steine und Gase wichtiger als Ihre Menschen. In Alpha Ceti sind wir dem Geheimnis des Weltbaues auf der Spur. Warum kümmern sich Ihre Vorgesetzten nicht um die Erde? Ach, die sagen, die Erde ist 5.000 bis 6.000 Jahre hinter uns zurück. Sie ist ihnen für einen Flug zu uninteressant. Ist sie ja auch. Da haben Sie vollkommen recht. Aber bedenken Sie doch, auf die Erde können wir nur mehr heute, dann nie mehr. Ja, die Gravitation in der Galaxis sollte man auch einmal aus der Nähe ansehen. Naja, also gut, da bleibt eigentlich nur die Alternative, Kurs Erde zu nehmen. Und wie lang fliegen wir? Oh, etwa ein Jahr. Audrey, da bin ich ja eine alte Kuh, wenn ich bei dir ankomme. Was sagen Sie? Ich wiederhole, im Spektrum fand man freie, beständige Positronen. Das ist eine schöne Bescherung. Ich meinte, das ist eine schöne Bescherung. Ich wiederhole, die Analyse der abgespaltenen Quarks rundet das Bild dahin, dass es sich bei dem Rhinusnebel um eine Welt aus Antimaterie handelt. Ja, natürlich. Ich wiederhole, die Menschen auf Delta, die ein Photonenschiff zu uns starten, scheinen vom Gegensatz ihrer und unserer Welt nichts zu ahnen. Sie müssen von dem Flug mit allen Mitteln abgehalten werden. Ich wiederhole, notfalls ist ihr Raumschiff vor Eintritt in unsere Stratosphäre mit Wasserstoffbomben zu vernichten. Ja, das ist das einzig Richtige. Ich gebe die Nachricht sofort dem Präsidenten der Vereinigten Staaten weiter. Danke, wiederhören. Du, weißt du was? Ich werde jetzt bald ganz lebendig sein für dich. Wie meinst du das, kleines Mädchen? Kleines Mädchen, Chefassistentin. Die noch am gleichen Abend, rat einmal was. Ich kann's mir nicht vorstellen. Die noch am gleichen Abend in eine wunderschöne silberglänzende Photonenrakete steigt und zu dir auf die Erde fährt. Audrey, ich komme zu dir. Du wirst heute noch abfliegen und mit nahezu unendlicher Lichtgeschwindigkeit auf eurem lieben, schrecklichen, rückständigen Planeten kommen. Und dann? Dann werde ich in deinen Armen liegen und eine ganze Nacht deine Frau sein. Und? Und bei euch auf der Erde bleiben. Ich habe immer von einem Haus in der Ebene geträumt. In der schottischen Talebene? Ja, du erinnerst dich? Ja, mit kühn, einfältigen Männchen und Weibchen. Ich wollte, ich könnte dich in dieses Haus rufen. Dort wären wir sicher. Sicher vor wem? Unsere Liebe wäre dort sicher vor der Zeit. Denn von dem Haus und von dir, darin träumte ich schon, als ich ein Kind war. Und unser Alltag darin ist mir immer unendlich mild und schmerzlich und ist in all den Träumen nie um eine Spur blasser geworden. Das Haus hat eine verwahrloste Einfahrt mit wildem Getreide, nicht wahr? Wie weißt du das? Und eine quietschende Angel, die du dann endlich schmiert wirst. Und rechts im Vordergrund hat ein Hund einen Knochen verloren. Ja, einen durchbissenen mit großen grauen Löchern. Wann kommst du? André, davon hättest du nicht sprechen sollen. 355 Tage dauert die Fahrt. Fast ein Jahr musst du auf mich warten. Und in der Zeit werde ich dich nicht sehen. Sag einmal, André. Ja. Ihr habt ja auf der Erde andere Namen. Ich heiße 312. Und das ist bei euch vielleicht irgendwie... Ja, wie eine Liebste aus dem Mathematikbuch. André, gib mir einen Mädchennamen. Liebes, ich weiß 3000 Namen für dich. Alles, was Schönes und Liebes und Zartes jemals auf der Erde gegangen ist. Gib mir einen von diesen Namen. Deinen wirklichen Namen darf ich dir nicht geben. Ich würde nicht ertragen, ein Stück von dir erschaffen zu haben. Dann warte. Ihr müsst ja irgend so ein Namensverzeichnis haben. Ja, da ist gleich was. Ich weiß nicht, warum das auf so Sternwarten herumliegt. Ein alter englischer Kalender. Halt her zum Fernseher, lass mich aussuchen. Maud, Millicent, was sagst du zu Margaret? Mildred. Ja, Mildred. Ego T. Baptisto. Bitte? Ich taufe dich im Namen der Liebe Mildred. Mildred und André Moulinet. Die Kondensatoren okay. 32 okay. 31 die Leitwerkheizung. Die Leitwerkheizung okay. 31 okay. 30 die Ersatzzündung für den Bremssatz rechts. Die Ersatzzündung okay. Hallo, was ist los? Was ist los? Was ist denn los? Psst, was gibt's? Der Übersetzungscomputer arbeitet. Achtung, Achtung. Nachricht vom Planeten Erde im Sonnensystem der Galaxis. Stoppt eure Vorbereitung. Unterlasst den Start zur Erde. Professor! Wir warnen vor dem Anfliegen unseres Planeten. Wir müssen euch über der Stratosphäre mit Wasserstoffbomben vernichten. Unsere beiden Sternsysteme stehen zueinander im Verhältnis von Materie und Antimaterie. Ich liebe ihn doch! Ich wiederhole. Wir warnen... Das ist eine verdammte Sache. Professor! Professor! ...euch über der Stratosphäre mit Wasserstoffbomben vernichten. Unsere beiden Sternsysteme... Mount Paloma, diensthabender Assistent. Die Übertragung ist geglückt. Wir haben von Delta bereits die Signale, hm? Was für Signale? Das Raumfahrtzentrum hat die Vorbereitungen schon abgebrochen. Was ist denn los? Der Flug zur Erde findet also nicht statt, klar. Sind ja vernünftige Leute da oben. Was ist geschehen? Sagen Sie schon. Na gut, kann man die Bomben wieder reintun, Gott sei Dank. Also, wiederhören. Der Rhinusnebel ist aus Antimaterie. Was soll das alles bedeuten? Kommen Sie, Monsieur Moulinet. Setzen wir uns. Beruhigen wir uns erst einmal. Ich bin selbst noch etwas durcheinander. Sehen Sie, das hier ist ein Atom. Ja? Ein Atom wie alle jene, aus denen unsere Welt besteht. Die hellen und die dunklen Teilchen bedeuten positive und negative Ladungen. Nun haben unsere Wissenschaftler vor Jahren entdeckt, dass es die gleichen Teilchen auch mit entgegengesetzter Ladung gibt, sogenannte Antiteilchen. So wie unsere Welt aus Materie besteht, existieren in den Fernen des Universums Welten aus Antimaterie. Eine dieser Welten ist, wie wir seit Stunden wissen, der Rhinusnebel mit dem Planeten Delta. Alles, was dort existiert, ist aus Antimaterie. Auch Mildred? Alles. Sehen Sie, aus solchen Atomen hier besteht die Antiwelt. Wenn nun irgendwo im All Materie mit Antimaterie zusammentrifft, löscht eine die andere aus. Diese Aufnahme hier wurde in der Wilsonschen Nebelkammer gemacht. Sehen Sie? Und jetzt haben die beiden einander erreicht. Und nichts ist von ihnen übrig geblieben, außer Energie. Das Eindringen von Antiwelt würde auf der Erde zu einer schrecklichen Atomkatastrophe führen. Und darum mussten wir vermeiden, dass das Raumschiff startet. Delta hat akzeptiert. Ich werde Mildred nicht sehen? Nie. Nie? Sie wären füreinander der Tod. Auf unserem Planeten wie auf Ihrem, im ganzen Weltall, zu jeder Zeit würden Sie und Mildred wie Atombomben einander vernichten. Wir und Mildred sind aus feindlichen Ursubstanzen gebaut. Aber nein. Aber nein! Wir sind doch eins. Geben Sie doch zu, dass die Wissenschaft lügt. Assistent Clerk von Mount Palomar war ein eisgekühlter, aber gutmütiger Mensch. Er nahm André seinen Tobsuchtsanfall nicht übel und wird ihn wegen seiner Bezichtigung nicht vors Gericht schleifen. Lügner war er leider keiner. Alles, mit der Materie und der Antimaterie, war die reine Wahrheit. Und so wie alle Stunden kommen, kam die letzte Stunde von Andres Verbindung mit Mildred. Die Stunde, in der das Gespräch und das Bild erlöschen sollten. Ein letztes Mal stand André vor dem Fernsehgerät. Liebes, was gibt es jetzt eigentlich noch zu sagen? Viel, und wir müssen uns sehr beeilen, denn in ein paar Sekunden können wir nichts mehr zueinander sagen, und wenn wir das ganze Weltall umstürzen. Umstürzen, Mildred, das ganze sinnlose Weltall. Mein einziger Mann. Die Soziologin wird sich bei den Physikern beschweren. Ich kann es noch nicht fassen. Ich bemühe mich jetzt, sachlich zu sprechen. Zum Wirrsein habe ich dann ein ganzes Leben zur Verfügung. Wart, was ist wichtig? Wir betreten soeben unser Haus in der großen Talebene. Die Türangel quietscht nicht mehr. Mildred, außer uns, ringsherum nur ein Spottbild auf die Liebe. Warum die? Gerade die? Mildred. Monsieur Moulinet, nur noch 30 Sekunden. Mildred, Mildred, jetzt noch das Wichtigste. Ich liebe dich, ich liebe dich. Vielleicht ist das nichts um uns, die Spur von solchen Paaren wie wir, die trotzdem... Mildred, Liebes, komm, lösch mich aus. Dazu sind wir nicht da, wir müssen... Mildred, noch eines. Ich ertrage es nicht, dass du allein bleibst. Beginn wieder in deinen Statistiken zu suchen. Nein, nein, ich suche nicht mehr. Ich habe gefunden. Monsieur Moulinet, im Namen Ihrer Liebe fassen Sie sich kurz. Es wird gleich das Fading eintreten. Erst in einer Jahrmilliarde wird Mildred wieder sichtbar. Mildred! Ich werde nicht aufhören zu hoffen. Wirst du? Ich werde nicht aufhören. Sie hörten Das Mädchen von Mount Palomar. Utopisches Märchen von Andreas Okupenko. Gesprochen haben Erika Mottl, Bernd Burchardt, Peter Gruber, Rudolf Rösner, Michael Toast, Michael Herbe und Gabi Wanschenbach. Technik Franz Reiter und Karl Kraus. Regie Alfred Treiber.